Wenn uns die Sommersonne lacht und Berg und Täler grün, dann zieht es uns mit aller Macht zu unseren Bergen hin. Das ist für uns die schönste Zeit. Wer kennt das Kind kein Glück, dem ist kein Weg so weit und nichts verliebt zurück. Wohin immer recken sich die Bergesfliesen, wo das Echo halt aus hoher Felsen wand, wo der Bergbach aus den grünen die alten Wiesen, laden ein so was Olympiroler Land. Wir auf die Berge ziehen, vergessen wir der Mühe und Qual, des Alltags Sorgen viel. Wir grüßen stolz die Gipfelwelt mit einem frohen Blick. Es schenkt der junge Tag und stets ein neues Glück. Wogen Himmel recken sich die Bergesfliesen, wo der Senko all aus hoher Felsen wand, wo der Bergbach rauscht und grün die Alpen wiesen, lade Dank zu was Olympiroler Land. Ist dann die schöne Zeit vorbei, fällt uns der Abschied schwer, doch übers Jahr da lockt aufs Neue die frohe Wiederkehr und ziehen glücklich wir ins Tal, im Herzen leicht und frei, erschallt ein freudiges Auf Wiedersehen bergheim. Wogen immer recken sich die Bergesfliesen, wo der Senko halt aus hoher Felsen wand, wo der Bergbach rauscht und grün die alten Wiesen, laden ein zu Last von dem Tiroler Wald. Wohin Himmel recken sich die Bergesfliesen, wo der Senko halt aus hoher Felsen wand, wo der Bergbach rauscht und grün die alten Wiesen, laden ein zu Last von dem Tiroler Wald.